Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Katrin Heisen. Schönen Vormittag wünsche ich Ihnen. Heute ist die Schweizer Schriftstellerin Ursula Pries mein Gast. Und ich beginne da mal mit einem Zitat. Das lautet: In den 70er und 80er Jahren wusste ich Bescheid. Ich wusste, was richtig und was falsch ist, gut oder schlecht. Dass ich auf der richtigen Seite stehe, der guten Seite, war ich mir sehr sicher oder doch ziemlich sicher. Seit mir diese Sicherheit mehr und mehr abhanden kam, schreibe ich. So erklärt Ursula Pries ihr Verlangen zu schreiben. Ihr erstes Buch veröffentlichte sie mit über 60 Jahren und darin reflektiert sie über ihr Verhältnis zu ihrem Vater. Und ihr Vater, das ist der Schriftsteller Max Frisch. Sie hat sich abgegrenzt, früh in eine andere Richtung orientiert. Ursula Pries hat über Jahre als Heilpädagogin viel aufgebaut, Initiativen, Schulen, Einrichtungen. Sie hat in unterschiedlichsten Ländern gelebt. Nachdem sie sich dann aber für die Schriftstellerei entschieden hat, veröffentlichte sie jetzt in diesem Jahr nunmehr ihr drittes Buch über Gefühlsexperimente mit viel Lebensgepäck, über verschlungene Lebenswege und über die Frage, ob es eine Last ist, Max Frischs Tochter zu sein. Darüber werden wir uns in dieser Stunde unterhalten. Mit 23 Jahren verließ Ursula Pries die Schweiz, wurde in Schweden Heilpädagogin. Sie arbeitete als solche in Schweden, in Schottland, in Nord- und in Süddeutschland, begleitete heilpädagogische Initiativen auch in Pakistan, lebte lange in Istanbul. Seit einigen Jahren lautet ihr Wohnsitz nun Berlin und jetzt ist sie mein Gast und ich freue mich drüber. Schönen guten Tag, Frau Pries. Ja, guten Tag. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bei Ihnen sein darf und mit Ihnen sprechen darf. Wunderbar. Was ich alles aufgezählt habe, das sind ja sehr viele unterschiedliche Lebensmittelpunkte, also Schweden, Schottland, in Deutschland verschiedene, Pakistan, Istanbul. Das klingt nach einem sehr entdeckungsfreudigen Leben. Stimmt das? Sind Sie sehr neugierig? Also Sie haben gesagt, mit 23 habe ich die Schweiz verlassen. Ja, das stimmt. Ich habe damals das Studium abgebrochen. Ich war an der Uni in Zürich. Sie haben Literaturwissenschaft. Habe Literaturwissenschaft angefangen zu studieren. So wirklich, wirklich intensiv habe ich es nicht studiert. Ich habe auch am Theater in Zürich, im Schauspielhaus, Regieassistenz gemacht. Das ist ja, Theater hat mich sehr lange sehr fasziniert, tut es heute noch, wenn, ja. Und es gab damals so Träume von mir, ich würde gerne im Theater auch mein Leben verbringen. Nun ja, irgendwann war dann der Punkt, ach nein, ich habe im zweiten Nebenfach Schwedisch belegt in Zürich an der Uni und ich war fasziniert von Strindberg. Von heute aus gesehen kann man natürlich sagen, was hat dich daran fasziniert? Wie auch immer, ich wollte schnell Schwedisch lernen und nicht mühsam Vokabeln lernen. Bin nach Schweden einfach nur, um Schwedisch zu lernen. Da habe ich gemerkt, nein, jetzt ist Schluss mit dieser Literatur. Also mit dem Studium und vor allem auch mit Zürich und Schweiz und so weiter. Warum? Das kann man ja vielleicht mal später noch besprechen. Man oder ahnt es im Hintergrund. Man ahnt es im Hintergrund, aber damals, ich ahnte es nicht. Ich bin dezidiert ausgereist und dachte, nach einem Semester komme ich zurück und dann kann ich Schwedisch oder dann bin ich ein Jahr geblieben. Und da möchte ich jetzt dazu sagen, da war in diesem heilpädagogischen Heim, wo ich dann war, da bin ich so über Bekannte von Bekannten hingekommen, der Pionier bzw. der dieses Heim aufgebaut hatte, hieß Gustav Ritter, der war mit einer schwedischen Frau, also mit einer Schwedin verheiratet, die haben das Heim aufgebaut. Das ist bei Järna, sind inzwischen viele Initiativen dort, auch Werkstätten und Kunstinstitute und so weiter. Jedenfalls, der hat diese kleine Ursula, diese junge Ursula, die da aus der Schweiz kam, die hat er sozusagen sich gepackt, insofern, dass er mir sehr viel zugetraut hat. Er hat mir sehr viele Aufgaben übergeben, obwohl ich ja wirklich von Pädagogik und von Heilpädagogik null Ahnung hatte. Sie wurden richtig reingezogen in diese. Er hat mir das zugetraut. Er hat sich für mich interessiert. Also interessiert jetzt nicht als junge Frau, aber interessiert, hat mich gefördert. Da war eine väterliche Figur, die mich ja gefördert hat. Na, das hat mich irgendwie natürlich sehr. Das hat etwas in Ihnen wahrscheinlich dann bedient, was Sie immer natürlich, gesucht haben. Wo ich ein großes Bedürfnis nach hatte. Nach meiner eigenen vorherigen Geschichte, ein nicht vorhandener Vater, da gab es eigentlich keinen. Also da kann man später vielleicht ja noch drauf zurückkommen. Das ist meine Interpretation heute. Damals habe ich das überhaupt nicht aber so gesehen. Ich hatte ja auch nach der Abenteuerlust und nach der Neugierde gefragt, weil ja, dann sich so viele Stationen dann, ja, das klingt vielleicht, ja? Ja, Abenteuerlust. Es hat sich so ergeben, mir war Abenteuerlust in dem Sinn nicht bewusst. Ich bin dann nach Süddeutschland, habe dort die Ausbildung abgeschlossen. Dort wurde ich auch eigentlich mit verkürztem Vorausbildung hingeschickt, eben auch durch diesen durch diesen Gründer, durch diesen Initiator dort von. Ich wurde eigentlich promoted, vielleicht ohne, dass ich wirklich, heute würde ich sagen, ich habe überhaupt keine pädagogische Neigung oder schon gar nicht heilpädagogisch. Ich bereue es nicht, es war richtig für mich und ich habe dort auch etwas erfahren. Ich wurde gebraucht. Es ist ja nicht nur so, ja, das kann man natürlich auch ausführen, muss ich nicht. Jedenfalls bin ich dann nach dieser Zeit in Süddeutschland, habe ich den Mann kennengelernt, den ich dann später heiratete, zusammen. Der mir den Namen gibt. Please. Der mir den Namen gibt, genau. Dessen Namen ich immer noch trage. Und wir sind zusammen nach Schottland. Sagen Sie, ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Gerne. Heilpädagogik Mitte der 60er Jahre. Sie sind da ja so reingeraten, wie Sie es eben gestellt haben. Wie angesehen, wie etabliert war Heilpädagogik eigentlich damals? Also interessant ist, als wir dann später von Schottland zurück nach Kiel kamen, dieser Mann, der mir eben den Namen gab, den ich dann geheiratet hatte. Wir sind nach Schleswig-Holstein gekommen, da gab es noch überhaupt kein Sonderschulgesetz. Das war also eigentlich null und nichtig. Und das war natürlich spannend. Das war dann in Kiel eine wahre Pioniersituation. Wir haben dann, es gab keine Sonderschulen, es gab keine wirkliche therapeutische Förderung für heilpädagogische Kinder. Und da haben wir damals, also nicht ich, aber wir waren ja so im Kollegenkreis, nicht nur mein Mann und ich, sondern eben viele zusammen, mit dem Kultusministerium zusammengearbeitet und so weiter. Also das war eine wirkliche, echte Pionierzeit, kann man gar nicht anders sagen. Wenn ich nochmal an den Satz, ich habe ja vorhin Sie zitiert, diesen Satz mit den Gewissheiten in den 70er und den 80er Jahren. Genau, ist diese pädagogische Arbeit sowas wie so ein gesellschaftspolitisches Statement auch gewesen? Also einerseits sind ja die Zeitumstände in dieser Zeit, ich meine, wir wussten alle damals, es gab verschiedene Richtungen, Ausrichtungen, wie Gesellschaftsmodelle, wie Gesellschaft funktionieren könnte und was gerecht und richtig und so weiter ist. Das war das natürlich auch. Einerseits es genau wissen, wie es richtig ist und andererseits gebraucht sein. Mhm. Genau das brauchte ich. Ja. Und so traf sich da. Ja, das traf sich ideal und das war dann auch für richtig für mich und in dieser Sicherheit bin ich sehr lange geblieben, bis 86, ja genau. Sagen Sie, die heilpädagogischen Einrichtungen, die Sie ja zum Teil auch mitinitiiert haben, Sie haben es ja eben auch angesprochen, mitgründeten beispielsweise in Kiel, aber auch, und das ist ein Riesensprung, in Pakistan, ja, in Lahore. Das kam später, ja. Das kam zwar später, aber trotzdem ist es ja dann immer noch so diese Initiative, die da ergriffen wird. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, das sind doch bestimmt komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Wobei Sie gesagt haben, in Kiel war ja auch nichts, als Sie anfingen. Wie war das in Pakistan? Ja, so kann man das sagen. Also es ist, ich bin dann ja zwischendurch auch in Anfang der 90er Jahre, längere Zeit habe ich in Istanbul gelebt und habe die islamische Kultur, die islamische Welt kennengelernt. Bin sehr fasziniert, also jetzt natürlich, wenn man das heute sagt, ja, klingt es seltsam, aber alle verstehen wir, dass es natürlich nicht das die Kultur und nicht das die Welt ist, die wir eigentlich meinen, wenn wir von der islamischen Welt reden, sondern die wirkliche, so wie die christliche Welt ja auch nicht durch unsere Missgriffe gekennzeichnet ist. Wie auch immer. Dort, in diesem Zusammenhang habe ich dann, als ich hörte von einer Pakistanerin, die mit einem deutschen Mann, den ich von früher schon kannte, aus der heilpädagogischen Szene, als ich hörte, dass die zusammen in Pakistan was machen wollen, also was neu aufbauen wollen, hat sich das ideal getroffen, sozusagen meine heilpädagogische Vergangenheit und meine Faszination der islamischen Welt. Und das hat sich ideal getroffen und die haben diese Initiative dann auch gegründet. Da war ich dann in diesem Gründungsvorstand und so weiter. Ist das eigentlich eine vergleichbare Arbeit dann, was die Heilpädagogik angeht, ob man das jetzt in Schottland macht, ob man das in Schweden, in Kiel oder in Bayern oder aber in Pakistan macht? Naja, also es ist insofern vergleichbar, als dass man das immer mit Menschen zu tun hat, oder Mann, wer ist Mann? Also dass wir es immer mit Menschen zu tun haben, die nicht ein ganz selbstständiges Leben, durch was auch immer, nicht ohne Hilfe leben können. Das ist das Individuelle. Das gesellschaftliche Umfeld ist natürlich komplett anders, das ist vollkommen klar. Ja. Aber das war faszinierend. Also ich gehe jetzt im Herbst wohl nochmal wieder nach Pakistan, auch dorthin. Ich liebe das sehr. Das ist eine wunderbare Welt. Und, ja. Ursula Pries über ihre Arbeit als Heilpädagogin, auch die Schriftstellerin Ursula Pries, kommen wir gleich. Mein Gast heute ist die Schweizer Schriftstellerin Ursula Pries. Jahrelang stand ihre Arbeit als Heilpädagogin im Mittelpunkt, aber studiert, Frau Pries, das haben Sie vorhin auch gesagt, hatten Sie anfangs Literaturwissenschaft. Sie waren auch sehr stark mit dem Theater verbunden. Das ging vielleicht auch gar nicht anders als Tochter des Schriftstellers Max Frisch, oder? Hatten Sie innerlich eine andere Wahl anfangs? Jein. Also ich war fasziniert. Wir sind ja schon als Kinder mitgenommen worden aufs Theater, so für die Generalproben. Frischlinge. Die Frischlinge, ja genau. Wir waren dann so über die Bühne und so weiter. Das gehörte so selbstverständlich zu unserem Kinderleben dazu, solange wie der Vater bei uns lebte. Später habe ich die, dann wurde ich ja irgendwann auch in die Pubertät und so weiter. Da hat sich das natürlich verändert. Also es ist immer schwierig, sich selbst zu interpretieren. Heute würde ich sagen, das traue ich mich jetzt doch mal, natürlich habe ich den abwesenden Vater gesucht im Theater. Vielleicht. Oder was heißt natürlich? Ich nehme es mal an, aus meiner heutigen Sicht. Und das Theater, die Welt, na, kannte ich habe ein bisschen, ja. Und natürlich auch die Faszination, was kann man machen? Was bedeutet das? Was für Wirkungen hat das, ob der positive oder der negative Held oder was auch immer von rechts auftritt oder von der Mitte und all diese, die Faszination der Sprache im Raum. Was gibt das für Wirkungen? Ja. Das war das Theater, ja. Ja. Ich habe später dann das Studium nochmal aufgenommen, 1986, als ich mich von der Heilpädagogik anfing zu trennen, habe ich in Kiel das Studium wieder aufgenommen und da hat es dann andere Hintergründe wahrscheinlich oder andere, das ja, ist ein da ganz anderes Eintauchen. Ja, das ist ja auch, ich hatte meine ganzen Kinder schon und der Jüngste ging in den Kindergarten und ich wusste wirklich, warum ich studierte. Ja. Dieses Jungvolk, was direkt von der Schule kam, die hatten waren so beschäftigt mit ihrem eigenen und so weiter. Aber mich hat das rasend interessiert, einfach auch Sprachwissenschaften und so weiter. Da, als ich eben fragte, blieb Ihnen eigentlich eine andere Wahl, als Tochter von Max Frisch Literaturwissenschaft oder Theater in die Richtung zu gehen, wollte ich vor allem auch darauf hinaus, dass Sie ja sehr stark von außen irgendwie wahrscheinlich Ihr Tun interpretiert wurden, oder? Sie hatten, nehme ich mal an, jedenfalls damit zu kämpfen, immer als Tochter von Max Frisch gesehen zu werden, oder? Vor allem, wenn Sie in diese Richtung auch noch gingen. Vielleicht kann ich hier so antworten, als kleines Kind, wenn wir in einer Familie zum Vater, Mutter oder Mutter, Vater reingeboren werden, dann ist die Welt ja identisch. Es gibt keinen anderen Vater und keine andere Mutter. Es gibt keine Frage, ist der Vater der Richtige oder liebt er mich oder liebt er mich nicht und so weiter. Später, wenn sich Eltern trennen, dann, ja, dann gibt es einen Schmerz, der natürlich im Kleinkindesalter, im Kindesalter, dann später als Schmerz, als ein Verlust. Ja, wahrgenommen, aber indirekt wahrgenommen wird. Ach, ich habe dazu eigentlich eine Geschichte, die ich da vielleicht erzählen kann. Nachdem sich meine Eltern getrennt hatten, war ich oft... 1954. Ja, also ausgezogen ist der Vater ja eigentlich schon, als er nach Amerika ging, 51. Mhm. Da hat er das große Stipendium in... dieses Rockefeller-Stipendium. Da war er, danach war er eigentlich nie mehr wirklich ganz da oder so, fraglos da. Also sie waren noch keine 10 Jahre alt. Nein. Aber wie auch immer. Ich bin dann oft von der Schule über Mittag, damals war es ja noch so, es gab eine Mittagspause von 12 bis 2 und nachmittags ging man wieder in die Schule. Und weil wir am Stadtrand wohnten, konnte ich zu einer Klassenkameradin gehen. Und da die Klassenkameradin, die hatte, die liebte ich sehr, dass die lebte sehr viel, wohnten sehr viel näher. Da gab, die hatte 5 Geschwister. Also wir kamen da rein, ein Tisch, fast wie bei Schneewittchen. Da standen Zinnbecher auf dem Tisch und dann für Vater und Mutter auch. Und der Vater, der kam auch mittags nach Hause. Der war Apotheker, eine wunderbare Apotheke, die da mitten in Zürich liegt. Und er kam rein und küsste seine Frau vielleicht auf die Stirn oder auf die Wange. Jetzt nicht leidenschaftlicher Kuss, aber sie war eine wunderschöne Bündnerin, seine zweite Frau, eher ein bisschen älter, also eine gestandene Mannsperson. Und ich erinnere dieses Bild so intensiv. So kann es auch sein. Mhm. Aber es ist noch nicht dieses mit hineingehen in, also in die Diskrepanz. Was hat das mit mir zu tun? Aber es ist mir ein unvergessliches Bild. Ja. Wenn ich heute diese Frau treffe und sagt sie, ja, das ist dein Bild. Für uns war die natürlich die Wahrnehmung komplett anders. Aber insofern, das ist eine Illustration für die Situation. Und später, ich habe damit auch gepokert, natürlich. Dann wurde ich keck und habe also eigentlich diese Karte ausgespielt. Wenn ich mir das heute vorstelle, wie die Kleinen, also die Ursel damals durch Zürich gegangen ist, also ich möchte mich nicht nochmal sehen so. Unwahrscheinlich geblufft damit, richtig so einen wie Ass diese Karten ausgespielt. Aber dann ja auch abgebrochen. Also sie haben dann, ja, irgendwann war es dann genug. Ja. Die Vaterrolle, also ich würde schon gerne nochmal Sie sagen, also Ihr Vater war dann nicht mehr in der Familie anwesend. War er als Vater noch anwesend? Hat er noch Vaterrolle übernommen? Hat er sich nicht so wahnsinnig viel. Wir haben ihn, solange wie er noch in der Schweiz lebt oder also in Zürich lebt, haben wir ihn in relativ regelmäßigen Abständen besucht. Er lebte dann ja weiter oben am Zürichsee in einer kleinen Wohnung und so weiter. Dann war er aber dann ja in Rom. Das war ja schon relativ bald und dann auch in Amerika. Ja, also. Sie hatten immer wieder Kontakt zu ihm? Also Sie ja, haben ja ihn schon, auch immer wieder besucht. Schon. Er hat sich bemüht in seinen Maßen, denke ich. Ich kann es nicht beurteilen. Und für mich, es war, wie es war. Was soll man da? Man kann es als Kind nicht ändern. Ne? Man kann es erst als Erwachsener oder dann erstmal in die Revolte gehen. Und später habe ich das dann ja auch getan, habe ihn vollkommen negiert und vollkommen abgelehnt und gesagt, mit dem Kerl habe ich nie mehr was zu tun. Das hatte aber auch doch einen Grund. In dem Buch, in Max Frischs Buch Montauk, schreibt er über die Tochter, also über sie in dem Fall. Und sie fühlten sich für ein Bild benutzt, so habe ich das jedenfalls interpretiert. Sie fühlten sich festgelegt und haben das so nicht mehr ertragen wollen. Vor allem nicht dieses Bild. Da hat er die Heilpädagogik aufgenommen. Genau, ne? hat uns besucht an diesem Ort. Meine erste Tochter war da geboren, die war, glaube ich, 2 oder 3 oder so. Ja, ich dachte, warum schreibt er so, wie er dort geschrieben hat? Warum schreibt er nicht über unseren Idealismus oder über unsere... So sieht er mich also. Und was dazu kommt, er hat das ja nicht mit mir diskutiert, sondern, was hat er gemacht? Ich habe es dann gelesen in der Öffentlichkeit. Er hat es der Öffentlichkeit, das Bild, was er von mir hat, präsentiert. Er hat es nicht mit mir diskutiert, sagen wir mal, sein Problem mit der Heilpädagogik oder so, wie wir damals gelebt haben. Warum? Also das ist ungeheuer verletzend, dass seine Sicht ich in der Öffentlichkeit wiederfinde. Jetzt sind Sie selber Autorin. Hat sich da noch mal was geändert zu dieser Verletzung, die Sie damals bekommen haben, jetzt als Autorin, die auch über lebende Personen schreibt, beziehungsweise sich da ja sehr Gedanken macht? Habe natürlich in diesem Buch Sturz durch alle Spiegel, worin ich die Beziehung zu meinem Vater neu, den Bestand eigentlich, das heißt Bestandsaufnahme im Untertitel, mir noch mal anschaue, ganz bewusst keine lebenden Personen genannt und auch von ihnen nicht erzählt und sie auch nicht erwähnt, sondern nur und auch nicht über ihn. Ich habe nicht ihn geurteilt, den Vater nicht über ihn geschrieben, nicht ihn beurteilt, sondern meine eigenen sehr widersprüchlichen Erinnerungen an ihn vor mir ausgebreitet und versucht mir zu vergegenwärtigen, ja, was war denn eigentlich? Und da hat sich mein Bild aber nochmal sehr gewaltig geändert. Und aus meiner heutigen Jetzt- 2015 Sicht würde ich sagen, es ist eigentlich ein Angebot in der Öffentlichkeit, ein Angebot an den Vater, ein Gesprächsangebot in der Öffentlichkeit und nicht im Privaten, das haben wir versäumt, ein Gespräch darüber zu führen. Wie können wir in der Öffentlichkeit miteinander oder übereinander sprechen? Ich denke, über dieses Buch Sturz durch alle Spiegel werden wir gleich noch ein wenig weiter sprechen. Das literarische Debüt der Ursula Pries ist eine Bestandsaufnahme des Vater-Tochter-Verhältnisses zwischen Ursula Pries und ihrem Vater Max Frisch. Und es sind vor allem die sicher geglaubten Selbstbilder, die eben zerstört werden, zerstört durch Erinnerungen, ausgelöst durch so eine späte Begegnung mit einem Mann, der auch wohl mit Max Frisch zu tun hatte. Das sind nur so die Verwicklungen außenrum, sage ich jetzt mal, Frau Pries. Das heißt aber, und das haben Sie vorhin, glaube ich, auch schon mal so eigentlich gesagt, Sie und nicht Ihr Vater stehen im Mittelpunkt dieses Schreibens. Sie und Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater. Nicht Ihr Vater und irgendwie eine Interpretation seines Handelns, oder? Ja, das war natürlich mein dezidierter Ansatz. Ich schreibe nicht über meinen Vater, ich schreibe über mich in meinem Verhältnis zum Vater, was sich ja so kapital verändert hat, natürlich im Laufe des Lebens, der langen Jahre. Und als ich mir das vergegenwärtigte, ja, da war ich erstaunt. Was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft? Ja, er ist 91 gestorben, das Buch ist 2009 erschienen. Das heißt, da liegen ja auch viele, also 18 Jahre dazwischen. Ja. Da ist viel passiert. Sie haben für die Arbeit für Sturz durch alle Spiegel, haben Sie Ihrer beider Tagebücher, Sie sind auch eine Tagebuchschreiberin, und auch Briefwechsel herangezogen, zum Teil Quellen, die Sie, wie Sie dann immer wieder schreiben, schon lange vergessen hatten, vielleicht auch vergessen wollten, vergraben hatten. Wie stellte sich denn die Erinnerung aus unterschiedlicher Sicht nach so langer Zeit dar? Waren da ganz neue Erkenntnisse dann? Ja, da kann ich Ihnen auch eine interessante Geschichte, finde ich interessant für mich. Wie funktioniert Erinnern? Mhm. Also ich war nun von außen her gezwungen, eben durch die Begegnung mit diesem Herrn in Venedig. Dort bahnte sich eine erotische Geschichte an und die zerbrach sofort, als sie klar wurde, dass der Herr schon mal mit der Ingeborg Bachmann auch was zu tun hatte, als er sehr, sehr, sehr jung war. Wie auch immer. Und Ihr Vater eigentlich mit ihr? Mit ihr liiert war und die lebten ja dann auch so ungefähr zusammen damals in Rom. Als ich mich noch einmal versenkte, ja nicht nur all diese verschiedenen Orte und Dokumente anschaute, sondern auch mich selber hineinversenkte in meine eigenen Erinnerungen. Also wenn dann ein Thema so präsent ist und auch der Druck so groß, du musst es jetzt tun, dich mit deiner eigenen Geschichte beschäftigen. Da tauchte zum Beispiel eben diese Erinnerung auf, die habe ich dann ja auch im Sturz durch alle Spiegel aufgenommen. Ich will es kurz sagen, in einem Johannisbeergarten nasche ich und das hätte ich nicht tun sollen, ich habe nicht gefragt und es kommt mich mein Vater suchen im Garten, wir sind bei Freunden, also bei Leuten eingeladen und neben ihm ist die schöne Tetta, die schöne rothaarige Tetta und ich merke ein Unbehagen, irgendwie eine Ungeduld meines Vaters, ich war klein, was war ich, naja gut, vielleicht 8, 9. Das Bild stand wieder vor mir, ich sehe diesen Vater, ich sehe diese schöne Frau neben ihm, mein Unwohlsein in diesen Johannisbeerbüschen. Dann erschien das habe ich aufgeschrieben. Und das jetzt, nein, pardon. Und dass ich dann im Erinnern wurde mir klar, zwischen den beiden, was ich als mit meinem kindlichen Verstand nicht sehen konnte, muss eine Liebesgeschichte gewesen sein. Aber gespürt haben Sie es ja offenbar doch. Ja, aber nicht bewusst. Ich kann es mir als 8- oder 9-jähriges Kind, weiß ich nicht, was zwischen Geschlechtern läuft, wie das überhaupt abgeht oder so. Mhm. Jedenfalls, ich wusste es nicht. Dann kam das Buch raus, 2009 im Sommer rief mich an, die Ruth, die damals kleines Mädchen war, mit so blonden, roten Locken, die Tochter von der Tetta. Die sagte mir, du, und ich bin die Ruth, ich habe immer meine Mutter gefragt, hattest du mal was mit Max, aber wenn du das jetzt auch so erinnerst, und immer hat sie es abgestritten, aber wenn du das jetzt auch so erinnerst, mit der Frau hatte ich nie zu tun, wenn du das jetzt auch so erinnerst, dann muss das wohl gewesen sein. 2011 kam von Julian Schütt die Biografie über meinen Vater, der erste Teil bis 1945. Und er hat natürlich im Max-Frisch-Archiv gut recherchiert und fand die Liebesbriefe zwischen Max und Tetta. Tja. Wie funktioniert Erinnerung? Das finde ich unglaublich spannend. Ne? Das ist, wenn Sie jetzt hier im Studio, man kann es ja jetzt nicht sehen, dann schließen Sie die Augen und man hat das Gefühl, die Bilder kommen tatsächlich auch so jetzt wieder hoch. Nur, ich habe es ja aufgeschrieben, insofern habe ich sie nach außen gesetzt und kann sie auch abrufen. Ja, das nach außen setzen, dieses Buch, diese Arbeit an diesem Buch, was hat denn das jetzt eigentlich für Sie bewirkt? Sie sagen ja, diese Begegnung in Venedig, da war, ich muss das jetzt bearbeiten. So, dann haben Sie es bearbeitet. Ich bin zurückgefahren alleine auf diesem Vaporetto. Und na, eigentlich schon als dieser Herr sich verabschiedete, mit heutigen oder mit psychologischen Begriffen nennt man das, glaube ich, so in Berührung kommen mit seinem Trauma. Das heißt, es ist plötzlich wie Nebel um einen. Um diesen Schmerz zu betäuben oder um ihn nicht aushalten zu müssen, um ihn nicht ranlassen zu müssen, und so stand ich dort auf dieser Brücke, als er sie verabschiedet hat. Was hatte das mit diesem Herrn zu tun? Mit dem hatte ich überhaupt keine Liebesgeschichte. Es war noch nicht mal angefangen. Also da kam ich an eine Sphäre in mir, wo ich wusste, ich muss jetzt da mal ran. Das hat mit meinem Vater zu tun. Klär dein Verhältnis zum Vater. Und auf dem Vaporetto zurückfahren, ans Festland, sagte ich mir, so, jetzt mache ich es. Sie haben, ich habe 2009, als das Buch rauskam, mit Ihnen schon mal ein Gespräch geführt. Und ich weiß, wir haben da vorhin uns auch kurz drüber unterhalten, dass Sie da eigentlich sehr verhalten waren in dem, was Sie im Gespräch, obwohl Sie es aufgeschrieben haben, preisgeben wollten, wie Sie darüber sprechen wollten. Und haben jetzt heute auch gesagt, und jetzt gehe ich ganz anders damit um. Also das heißt, diese Arbeit an dem Buch, das war eine Befreiung und danach ging es irgendwie, ging es Ihnen, war etwas geklärt für Sie und war etwas abgeschlossen für Sie? Ja, ich denke, alles Schreiben ist für mich, sicher nicht nur für mich, das ist eine hervorragende Methode, ist falsch, ein hervorragendes Tun, was mir ermöglicht, das, was mich bedrängt oder das, was nach außen zu setzen. Die Bilder, die ich dazu habe, niederzuschreiben. Um es nur für alle, die jetzt so ein bisschen verwirrt sind oder die Geschichte dann nicht so ganz verfolgt haben. Sie haben vor dem Tod Ihres Vaters wieder Kontakt mit ihm gehabt. Also Sie, ach so, ja. Das nur, ich wollte jetzt der Vollständigkeit halber dem Publikum auch nochmal sagen. Also es gab auch da klärende Worte, was man klären konnte, was man nicht mehr klären jedenfalls konnte. Jedenfalls eine Annäherung. Und für also sich eine absolut eine geklärt, Annäherung. Haben Sie es also es war sehr, sehr delikat, aber immerhin, es war eine Annäherung. Und, ja. Sie wollten, und ich glaube, wir haben diesen Punkt auch mehrfach jetzt gestreift, Ihnen ist eigentlich wichtig, ein Zitat nochmal zu bringen, was durchaus aus den Tagebüchern, was Sie in den Tagebüchern Ihres Vaters gefunden haben, beziehungsweise was man aber alle lesen können, sich ein Bildnis machen, sich kein Bildnis machen. Darum geht es ja die ganze Zeit auch in der Auseinandersetzung mit Ihrem Vater und auch selbst als Autorin mit dem, was Sie beschreiben, sich ein Bildnis machen. Worum geht es Ihnen da? Ja, die Hauptkränkung der Hauptzwist mit meinem Vater, Zwist ist schon ganz aggressiv, das klingt so, war es nicht. Der Dissens, wo ich mich ganz ausgeklinkt habe, war eben nach Montauk. Also als er da über auch eine kleine marginale Figur in diesem sicher sehr guten Buch Montauk geschrieben hat. Und da hat er ein Bild von mir. Er hat uns Besuch gehabt, als ich frisch verheiratet war und erstes Kind hatte, in die Öffentlichkeit gestellt, was mich ungeheuer gekränkt hat. Was hat mich denn gekränkt? Dass er sein Unverständnis mir gegenüber in die Öffentlichkeit stellt, dass er das nicht mir sagen kann, dass wir unsere Sprachlosigkeit, dass auch ich ihn nicht herausfordern kann, würde ich heute sagen, warum hast du ihn denn nicht herausgefordert? Und sagen, ja, hallo. Ich habe viele Briefe versucht angefangen und versucht, ihm zu schreiben, aber ich habe es nie abgeschickt. Ja, und in seinem ersten Tagebuch, das finde ich eine für mich zentrale Stelle, eine wunderschöne Stelle, die darf ich hier vorlesen. Also das ist das Tagebuch von meinem Vater, von 1946 bis 1949. Und da drin, ziemlich am Anfang, unter dem Titel »Du sollst dir kein Bildnis machen«. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er ist. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält. In der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen, in allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet. Das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden, weil wir sie lieben, solange wie wir sie lieben. Ein Zitat aus dem Tagebuch von Max Frisch, vorgelesen von seiner Tochter Ursula Pries. Dieses Zitat lieben Sie sehr, trotz all der Verwicklungen, die es gab. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass ausgerechnet er, der später eben im Montauk die Leute mit Namen genannt hat und alle, die da namentlich genannt sind, zutiefst verletzt hat, dass er es von der anderen Seite in seiner Jugend oder als junger Schriftsteller so wunderschön angesprochen hat. Das ist doch spannend. Das ist sehr spannend, aber auch spannend ist Ihr Buch, was Sie jetzt in diesem Jahr herausgegeben haben, was von Ihnen erschienen ist. Darüber sprechen wir gleich noch. Ursula Pries ist zu Gast hier im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. In diesem Jahr ist Ihr Buch erschienen, Hund und Hase. Und wir haben uns ja jetzt lange unterhalten über über eine lange Zeitspanne, die erstmal vergehen musste, damit eine bestimmte Auseinandersetzung stattfinden konnte. In diesem Buch Hund und Hase geht es auch um eine lange Zeitspanne, die überwunden ist, die vergangen ist. Zwei Menschen, die sich mal liebten, begegnen sich nach Jahrzehnten wieder. Und es werden da von ihnen verschiedene Versuchsanordnungen durchgespielt. Diese beiden Menschen werden in verschiedene Umgebungen gestellt und treffen immer wieder aufeinander und versuchen immer wieder, ihre Liebe zu ja, eigentlich zu gucken, was ist da noch? Was wollten Sie ausloten mit dieser Versuchsanordnung? Ja, die Liebe wollte ich ausloten. Ich habe vorher dieses schöne Zitat von meinem Vater vorlesen dürfen. Ist die Liebe zu Ende oder ist sie nicht zu Ende? Was ist Liebe? Oder anders genommen, das, was mir Probleme macht, wenn ich den anderen in ein Bild presse, weil ich ihn zu kennen meine, ist dann die Liebe zu Ende? Ist das wirklich so? Das wollte ich ausloten. Also wenn sich Bilder überlagern, ja. Es sind ja nicht nur Bilder, die sich überlagern. Ich habe vorhin, glaube ich, in meinem ersten Teil das Wort Lebensgepäck benutzt. Das habe ich nämlich im Zusammenhang mit diesem Buch Hund und Hase gelesen in einer Rezension und das fand ich sehr passend auch für die Charaktere. Denn beide haben ja Lebensgepäck auf den Schultern. Wie groß sind die Chancen eigentlich auf ein Gelingen der Wiederbegegnung bei diesem Gepäck? Ja, genau, das ist die spannende Frage, die ich natürlich ausloten wollte. Wie unabhängig sind wir von dem Gepäck? Können wir uns überhaupt unabhängig machen von dem biografischen Gepäck, was wir haben? Natürlich Vater, Mutter und so weiter, das kennen wir alles. Können wir uns frei machen davon? Wie weit können wir uns frei machen davon? Es sind 4 Geschichten in diesem Buch Hund und Hase, Untertitel Liebesversuche. Es sind 4 Liebesversuche, gebe ich darin einem Paar, heißt immer Ursina und Lino, beziehungsweise Lino und Ursina. Aber jedes Mal gebe ich ein ganz anderes Gepäck mit. Andere Eltern, anderen Werdegang. Andere Länder. Sie treffen sich nach Jahrzehnten wieder. Meine Frage ist immer gewesen an die, so und jetzt, was macht ihr da draus? Könnt ihr über euren Schatten springen? Oder wie weit? Also, ja, da wollen wir jetzt ja gar nicht verraten. Ich kann Ihnen auf jeden Fall keine Antwort darauf geben. Ja. Sind glückliche Beziehungen erlernbar, wollte ich. Das ist die Frage. Wenn ich es wüsste, dann müsste ich Alter und Erfahrung, dieses Buch ist das nicht geschrieben. Hilfreich oder hinderlich? Ja. Ja, was sind glückliche Beziehungen? Es ist dies immer wieder auftun und den anderen immer wieder ich wüsste, was er oder sie nun, wie er ist und wie er mir entgegenkommt und schon wieder und so weiter, diese ganzen Transitionen. Es wirklich meine Emotionen wegzuwischen und die Neugier, die Offenheit wiederherzustellen. Und das ist ja natürlich eine Utopie. Also wer das kann, genial. Also das kann man nur langsam in kleinen Ansätzen. Manchmal glückt es, ist wunderbar. In einer Kolumne, die Sie in diesem Jahr geschrieben haben, da erläutern Sie, warum Sie eigentlich schreiben. Und da heißt es, ich hatte da vorhin auch schon mal draus zitiert, da heißt es dann, wenn es gelingt, was mich umtreibt, zu fassen und vor mich hinzustellen, anzuschauen von allen Seiten, immer wieder, bis sich eine Form abzeichnet und herauszulösen beginnt, dann gebe ich Ihnen Namen und die eine oder andere biografische Vorgabe ins Gepäck und schicke Sie los, hinein in eine Geschichte. Das heißt, Zitat Ende, das heißt, wie die Sache ausgeht, wissen Sie im Vorfeld gar nicht, wenn Sie anfangen zu schreiben. Nein, ich bin jetzt auch gerade an einer Geschichte, bin ich ganz erstaunt. Da kommt eine ganz andere Wendung hinein. Das ist spannend. Also ungefähr weiß ich, ich habe die Figur ungefähr vor mir, aber nun, sie entwickelt sich dann auch anders. Mhm. Und vor allem auch dessen Beziehung, das ist nur in diesem Fall ein Mann, ja. Nein, ich weiß es nicht immer ganz genau. Was heißt das in diesem Fall ein Mann? Sie schreiben diesmal aus der Sicht eines Mannes? Ich schreibe jetzt, ja, kann ich ja so. Über ungelegte Eier zu reden ist zwar immer ein bisschen problematisch, ja, aber soweit kann ich doch schon sagen, ich hoffe, dass das auch wirklich zu Ende kommt, dass ich das schaffe, das zu einem guten Ende oder zu einem für mich akzeptablen Ende zu bringen, aus Männerperspektive, ausschließlich aus 11 verschiedene Männer erzählen sich als Mann. Oh, da bin ich gespannt. Ich auch. Die Bücher sind ja doch sehr, sehr weiblich, eine sehr weibliche Perspektive aufgemacht. So wie Sie es schreiben, schildern, so wie Sie es auch schildern, wie sehr das mit Ihnen zu tun hat, wie sehr Sie die Dinge von allen Seiten versuchen zu betrachten, kann ich mir überhaupt keinen Arbeitsalltag, ehrlich gesagt, vorstellen. Also so einen Arbeitsablauf, wie man das, diese Gedanken da reinpressen kann. Haben Sie Schreibzeiten oder, oh ja. oder schreiben Sie immer, wo es auch immer? Nein. Ich bin ganz strukturiert. Ja, oder sagen wir mal zwinglianisch. Ich bin ja in der Schweiz geboren. Also sehr, ich kann es nicht anders. Am Morgen, das ist die allerbeste Zeit. Ohne irgendetwas anderes, direkt. Also ich gebe mir Zeit am Morgen im Bett und lasse die meine Figuren, wenn ich die am Abend noch so sozusagen mit in den Schlaf nehme, manchmal in der Nacht oder manchmal am Morgen, plötzlich tut sich eine Ecke oder eine neue Situation oder eine Szene oder auch manchmal ein Satz auf. Und da sofort hineinzusteigen, na, das geht so von morgens, je nachdem, wann ich aufstehe. Manchmal stehe ich um 6 und manchmal auch erst um 8 auf, so bis um 2. Aber dann meistens ist Schluss. Mhm. So. Aber es ist jeden Tag, außer Sie sitzen ja, hier? Ja, immer. Außer wenn ich hier bin, ja. Genau. Was natürlich auch sehr schön ist. Sie schreiben von einem großen Glück, wenn das Geschriebene funktioniert, wie ein Resonanzkörper, Ihre Geschichte nämlich loszulassen und der Öffentlichkeit zu übergeben. Da liest dann ja jeder das eigene draus. Genau. Gefällt Ihnen das tatsächlich oder haben Sie manchmal auch Angst davor? Ja, natürlich habe ich Angst davor und das ist auch sehr schwierig. Fällt mir sehr schwer, die Kontrolle abzugeben. Genau. Hat mir neulich eine Kollegin gesagt, Ursula, jede und jeder liest das. Gib's ab, gib's los, das ist doch fantastisch. Lass los und dann werden ja die Figuren wirklich unabhängig von mir. Das heißt, es ist ein großes Glück, dass Sie irgendwann wirklich angefangen haben zu schreiben für Sie. Ja, ich weiß nichts Besseres, muss ich sagen. Ja. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ursula Pries, dass Sie hier im Gespräch waren. Ihre Bücher sind bei Random House im BTB Verlag erschienen, zuletzt eben in diesem Jahr das Buch Hund und Hase. Mit Literatur geht's hier auch gleich weiter nach den Nachrichten, nämlich mit der Lesart und Frank Meyer. Morgen im Gespräch geht's um Sehnsuchtsorte. Mein Name ist Katrin Heise. Tschüss.